Kundgabe 8312. Empfangen am 28.10.1962. Warnung vor medialen Empfängen. Geistige Führer. Es ist verständlich, dass ich mich aller Menschen annehme in dieser letzten Zeit vor dem Ende, dass ich überall suche, die Menschen zu belehren und sie anzusprechen, so wie sich nur ein aufnahmebereites Herz findet, das mich zu sich sprechen lässt und meine Ansprache wieder den Mitmenschen weitergibt. Es geht mir besonders darum, dass die Menschen zur Liebe ermahnt werden, weil anders keine Rettung vor dem Verderben zu erwarten ist. Und wo sich nun Menschen zusammenfinden, die diesen Liebegeist pflegen, die selbst ein Leben in Liebe führen und ihre Mitmenschen zum Gleichen anzuregen suchen, dort wird es auch möglich sein, den Menschen Botschaften von oben zugehen zu lassen, die immer nur bezwecken sollen, dass die Menschen geistig streben, dass sie die Welt mit ihren Anforderungen zurücksetzen und um das Heil ihrer Seelen bemüht sind. Und also werde ich auch durch das innere Wort mich dort kundgeben können, wo alle Voraussetzungen vorhanden sind, die ein Wirken meines Geistes im Menschen ermöglichen. Und dann wird immer nur die gleiche Wahrheit zur Erde geleitet werden, weil die Menschen im Licht wandeln sollen, um den rechten Weg zur Höhe zurückzulegen. Doch auch mein Gegner wirket und kleidet sich in das Gewand eines Lichtengels, um die Menschen irre zu führen. Und davor kann nicht genug gewarnt werden. Und es wird das festzustellen sein an solchen Kundgaben, die von der reinen Wahrheit abweichen, was ihr Menschen jederzeit prüfen könnet. Denn so wie ich selbst die Menschen belehre, werde ich nicht hier ein anderes Wissen zur Erde leiten als dort. So wie sich also das übermittelte Geistesgut deckt, wirke ich selbst. Sind aber Widersprüche vorhanden, so ist mein Gegner am Werk, der gegen die Wahrheit ankämpft, um die Finsternis zu erhalten. Ist aber der Wille der Menschen gut, so dürfen sie sich auch geschützt wissen vor dem Einwirken durch gegnerische Kräfte. Und es wird sich alles zum Segen der Seelen auswirken. Denn der Wille des Einzelnen ist maßgebend, ob er von der reinen Wahrheit berührt wird und diese auch als Wahrheit erkennt. Und der Wille ist dann gut, wenn er sich mir selbst hingibt, weil er den Zusammenschluss mit mir anstrebt und sich eines Liebelebens in Uneigennützigkeit bemüht. Dann braucht er nicht zu fürchten, finsteren Kräften zu verfallen. Und dann wird ihm auch Hilfe geleistet werden in jeder Art. Nur eines muss ich immer wieder erwähnen, dass die Menschen sich möglichst vor medialen Empfängen hüten sollen. Denn wenn auch nicht jede im medialen Zustand empfangene Botschaft aus dem geistigen Reich irrig zu sein braucht, so werdet ihr Menschen doch nicht immer die Urteilsfähigkeit besitzen, um Irrtum von der Wahrheit zu unterscheiden. Und das ist die Gefahr, die ihr immer fürchten müsstet, irregeleitet zu werden. Denn die Wesen des Lichtes, die sich in besonderen Fällen auch durch ein Medium kundgeben, werden immer und immer wieder die Menschen zu bewegen suchen, medialen Empfang auszuschalten und bewusst mein Wort zu erbitten. Sie werden euch hinweisen darauf, dass ihr nur eure Herzen durch Liebe wirken so zu gestalten brauchet, dass ich selbst es als Aufnahmegefäß meines Geistes nutzen kann und mein Liebekraftstrom nun sich auch ergießet in ein so zubereitetes Herz. Geben aber im medialen Zustand sich euch geistige Führer kund, so müsstet ihr immer auf der Hut sein, denn es muss dann sowohl der Empfangende als auch seine Umgebung von hoher geistiger Reife sein und innigst nur die reine Wahrheit begehren. Um nun auch den Schutz durch die Lichtwelt zu erfahren, die alles Ungeistige abdrängt, das sich einzuschalten sucht. Ihr Menschen solltet aber wissen, dass mein Geist in einem jeden Menschen wirken kann und wird, der die Voraussetzungen erfüllt, dass er ein Leben in Liebe führt, dadurch zu einem festen Glauben gelangt und nun bewusst in sich horchet nach innigem Gebet um Zuführung der reinen Wahrheit. Er muss die Wahrheit ernstlich begehren, auf dass sie ihm nun auch zugeführt wird, durch das Wirken meines Geistes in ihm. Dann aber benötigt ihr keine Belehrungen aus der Geisterwelt, die für euch unkontrollierbar ist, wenngleich auch von dort euch die Wahrheit zugehen kann, weil die Lichtwelt nur das weitergibt in meinem Auftrag, was ihr von mir zugeht. Dies aber wieder durch den Geist im Menschen geschehen soll, der die Verbindung herstellt mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Und geistige Führer, die in meinem Willen tätig sind, werden euch Menschen stets dazu anzuregen suchen, selbst die Bindung mit mir herzustellen, auf dass ich meine Verheißung erfülle. Ich werde euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wer mich liebt und meine Gebote hält, zu dem werde ich selbst kommen und mich ihm offenbaren. Verstehet es, dass ich immer bereit bin, zu euch zu sprechen und euch alles kundzutun, was zu wissen für euer Seelenheil dienlich ist. Und darum nehmet den Weg direkt zu mir, der ich die ewige Wahrheit selbst bin und euch freimachen möchte von allem, was noch Anteil ist meines Gegners, der als Fürst der Finsternis auch euch in der Finsternis zu erhalten sucht. Ich selbst bringe euch das Licht, und dieses nehmet an und lasset es einstrahlen in euer Herz. Und wahrlich, es wird nur zu eurem Segen sein. Amen.